immer wieder schön. Und jetzt kommt in der St. Pete Opera ein Stück von Barber und danach einige der drei Tenöre, die Sie vielleicht auch schon draußen auf der Wiese am Fine Arts Museum oder in der Brauerei, in der jetzt die Veranstaltungen auch sind, so im halb im Freien, können Sie also jetzt im Palladium Theater wieder besuchen und auch dort sehen. Oper wieder live, also sowohl draußen als auch drinnen im Palladium Theater in St. Petersburg, Florida. Und dieses Wochenende geht es eben in St. Petersburg, Florida weiter mit der Oper. Und dazu haben wir Ihnen hier ein Interview gebracht oder bringen wir Ihnen mit der Sopranistin Juliana Tauschinger-Dempsey, die bereits mehrfach auf dieser Bühne, nämlich im Palladium bei der St. Pete Opera gesungen hat. Juliana Tauschinger-Dempsey ist die Tochter des bekannten Opernsängers, so kommt Ihnen der Name Dempsey wahrscheinlich bekannt vor, Patrick Dempsey. Da es nicht verwunderlich ist, dass die Tochter eines Opernsängers auch vielleicht zur Oper findet, ist es eben auch nicht verwunderlich, dass sie auch ihre Liebe zur Musik sehr früh entdeckte und zum Gesang und zum Tanz. Gesungen hat sie auf Bühnen in den USA und Europas, wo Papa engagiert war, in Kinderopern zum Beispiel in Zürich, und auch zum Tanz fand sie schon sehr früh. Beim Studium entschied sich die Engagierte zunächst für den Abschluss in Sozialanthropologie an der prestigereichen Harvard University und machte dann doch einen Abschluss in Vocal Performance, also Stimme, an der Manhattan School of Music. Zum Lehren fand die Mutter zweier Kinder ebenfalls sehr früh. Ihren ersten Unterrichtserfahrungen machte sie, als die Leiterin ihrer Musikschule sie im Alter von 10 Jahren bat, eine kleine Gruppe von Schülern im Klavier und Musiktheorie zu unterweisen. Sehr toll. Ihre Liebe, ihr Wissen und ihre ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit mit den Schülern zu teilen, Vertrauen in die Selbstdarstellung aufzubauen und zu lehren, wie verschiedene Menschen in der Welt sich sehen, macht sie nunmehr seit 20 Jahren hauptberuflich ihre Passion für Musik und Kommunikation im Unterricht mit begeisterten Schülern in North Carolina zur Realität. Dort gehört sie seit vielen Jahren auch zum Theater-, Opern- und Rezitativ-Event zu dieser Szene. Ihre Liebe zum akademischen Betrieb hat sie schon lange bewiesen. Seit 15 Jahren leitet sie ihre eigene Schreib- und Redaktions-Consulting-Firma, die es ihr ermöglicht, wo sie Schüler im Teenalter der Highschools, College-Studenten und Doktoranden betreut und mit Universitätsfakultäten und Fachleuten in den USA und Europa zusammenarbeiten kann. Wenn sie nicht ihre Schüler und Studenten anspornt, ihren Horizont zu erweitern und ihre Talente und Fähigkeiten zu vertiefen, wie sie ständig mit ihrer Neugier sich selbst verleiten lässt, und auch das bringt sie ihren Studenten bei, verbringt Juliana Tauschinger-Dempsey jede freie werdende Minute mit Musizieren und mit ihren 3 Kindern zu. Die lyrische Koloratur-Sopranistin Juliana Tauschinger-Dempsey, Tochter des Opernsängers Patrick Dempsey, stand schon seit ihrer frühen Kindheit auf Opernbühnen. Nach erfolgreichem Studium gab sie 2011/12 ihr Debüt als Adele in Die Fledermaus. Anfang 2011 kehrte die Mozart-Spezialistin nach einer mehrjährigen Pause triumphierend auf die Opernbühne zurück und sang ihre erste Despina in Così fan tutte an der Providence Opera. Als junge Künstlerin an der Zürcher Oper hatte Tauschinger-Dempsey die erste Dame in der Kinderzauberflöte gesungen, Fiordilini Di Liti in Così fan tutte und Anna Gomez in einer deutschen Produktion von Menottis The Consul, der Konsul. Juliana Tauschinger-Dempsey ist auch professionelle Flamenco-Tänzerin und damit natürlich perfekt für ihr Operndebüt als Sängerin und Tänzerin in der Rolle der Fasquita in Carmen. An der Boston Lyric Opera hat sie das erlebt und gemacht. Frau Tauschinger-Dempsey, die ebenfalls als Konzertsolistin auftritt, zog erstmals Aufmerksamkeit auf sich als Sopransolistin im Boston Pro Musicas Aufführungen von Verdis Messa de Requiem und Beethovens Messe in C unter der Leitung von Jeffrey Rink. Sie gab Mozarts Regina Coeli mit der Schola Cantorum unter der Bostoner Regie von Frederick Jodry und sang sein Exultate Jubilate mit den Cembalisten und Regisseur für alte Musik Marceline Hawk. Frau Teuschinger-Dempsey engagierte Interpretin deutscher Lieder und des französischen Chansons, hat in ihrer Heimatstadt Cleveland sowie in Boston, Providence, New York City, Zürich, Schweiz zahlreiche Konzerte bereits gegeben. Die Sopranistin schloss ein Studium der Sozialanthropologie von der Harvard-Universität erfolgreich ab und absolvierte einen Masterabschluss in Gesang mit Auszeichnung an der Manhattan School of Music, wie wir Ihnen schon sagten. Hören Sie jetzt unser Gespräch, als sie die Susanna in Mozarts Die Hochzeit des Figaro an der St. Pete Opera unter der Leitung von Maestro Marc Sforzini gab. Freuen Sie sich über Ihr ausgezeichnetes Deutsch, das sie natürlich bei den vielen Aufenthalten in Europa bestens erlernt hat. Der Leiter der St. Pete Opera, Maestro Marc Sforzini, der sich weiter sehr für seine Oper engagiert und viele verschiedene Aufführungen, auch im besonders in dem Jahr 2020, auf diversen Außenbühnen und auch in Rezitativabenden in Opera Central mit seinen Zuhörer begeisterte, dirigierte Mozarts Die Hochzeit des Figaro, in dem Teuschinger-Dempsey die Susanna sang. Er hat einige konkrete Vorstellungen, Sforzini nämlich, so der Kritiker John Fleming, der ihn dazu damals befragte, darüber, wie das 33-köpfige Orchester die Partitur spielen sollte. Ich bin sehr genau in Bezug auf Phrasen, die leicht enden, anstatt übermäßig schwer betont zu werden, sagte er. Die Noten sind nicht immer so konkret wie in der romantischen Musik. Die Gästen im Mozart können viel kürzer und viel spielerischer ausfallen. Mit einer Vielzahl von Hauptsängern, so Fleming damals, quelle das Libretto von Lorenzo da Ponte von Die Hochzeit des Figaro über vor komplizierten, skurrilen Ausdrücken. Da es die Geschichte eines untreuen Grafen von gesellschaftlich oben nach unten erzählt wird, dieser versuche natürlich, wie damals oft üblich, die Verlobte seines Kammerdieners zu verführen, was jedoch vom Diener und seiner eigenen Gattin, der Gräfin, amüsant vereitelt wird. Die Besetzung von Daniel Klein als Graf Almaviva, Jacqueline Nopastak als Gräfin, Juliane Tauschinger-Dempsey als Zofe Susanna und Adelmo Gigliarelli als Figaro war, so der erfahrene Theater- und Opernkritiker, ausgezeichnet besetzt. Maestro Sforzini fand in New York und St. Petersburg gute Sänger, die auch gut schauspielern konnten. Sie müssen Ensemblesänger sein, so Sforzini. Sie müssen die Fähigkeit besitzen, nicht nur eine fantastische Interpretation ihrer Arien zu erzielen, sondern sich dann auch umzudrehen und in der Lage zu sein, Trios und Sextette zu spielen und in einem Ensemble zu arbeiten. Figaro ist die Figur, die für einen Großteil der Intrigen verantwortlich ist, die die Oper zum Laufen bringt. In einigen Produktionen von Die Hochzeit des Figaro kann die Beziehung zwischen der Gräfin und ihrem untreuen Ehemann eher düster ausfallen. Aber Sforzini und Bühnenregisseur Dean Anthony legten ihre Betonung auf die Komödie der Geschichte. Teuschinger-Dempsey passte da als komische Susanna hervorragend in die Rolle. Mit großen Augen und viel Humor und einer wunderschönen Stimme sang sie sich in die Herzen der St. Petersburg Opera Fans. Meine Einstellung dazu ist es, die leichtere Seite von Dingen zu betonen, sagt Sforzini. Gegen Ende bittet er sie um Vergebung und singt ihr so schön vor, und sie tut dasselbe für ihn. Ich denke, es sollte leicht und lustig gehalten werden. Und dies bleibt ein Markenzeichen dieses Maestros und seiner Produktionen. Freuen Sie sich auf die nächsten Abende mit der St. Pete Opera. Wenn Sie nachschauen wollen, stpeteopera.org, da können Sie es finden. Und wir haben aus der St. Pete Times zitiert, und zwar von bereits 2012. Aber wie gesagt, weiterhin wird natürlich auch jede Oper besprochen. Und wir bringen Ihnen auch eine Besprechung dieser Oper, die wir dann demnächst sehen werden. Ich darf Sie jetzt einladen zu dem Gespräch mit Juliana Tauschinger-Dempsey und freue mich, das Ihnen zu bringen. So, wir sitzen in einer Garderobe, das heißt, es ist ein bisschen größerer Raum diesmal. Und Juliana, Sie sind wieder mal hier, wir haben Sie schon im Programm. als auch als Maid, aber ein bisschen anders. Also ja, dieses Mal haben Sie eine viel tragendere Rolle. Die Stimme ist wunderschön. Danke. Habe ich gerade in der Probe gehört. Sie sind fast, also Ihre Stimme ist ein Sopran, aber ich finde, er ist fast ein Mezzo. Also Sie sind, da ist eine Wärme drin in Ihrer Stimme, die habe ich vielleicht noch nicht so aufgenommen, aber finden Sie das nicht? Das stimmt, ja. Meine Stimme hat ist ein bisschen größer geworden, ja. Und hat sich ein bisschen verändert letzten 6 Monate. Oder? Die letzten 6 Monate, ja. Haben Sie mehr gesungen? Oder? Viel mehr gesungen, und das hilft natürlich. Ja. Und diese Rolle ist eigentlich die größte Rolle meines Fachs. Sozusagen. Das heißt, die Susanna. Hochzeit des Figaro. Richtig, ja? Richtig. Mozart, also. Richtig. Das heißt, sie singt wirklich die ganze 3 Stunden, was meine Stimme, mein Fach normalerweise nicht macht. Mhm. Und deswegen muss man wirklich fit sein. Wie wird man fit? Gute Frage. Füße tun weh. Einfach, das stimmt auch leider. Viel singen. Und ich habe eigentlich ein paar Wochen, bevor ich hierher kam, ein Konzert gemacht, ein super Konzert. Und darauf habe ich zum Beispiel Wagner gesungen. Aha. Und Mozart und Bellini. Ich meine, ich habe wirklich viele Sachen gesungen, was mir insgesamt geholfen haben, um meine Susanna vorzubereiten. Und Wagner, was von Wagner? Ich habe die Wesendonck-Lieder gesungen. Und also die sind Lieder. Es war also wunderschön. Ein Konzertabend, ja? Richtig, ja. Richtig. Sehr schön. Richtig. Und das, möchten Sie das mal wieder machen? Ist das also? Hoffe ich. Ja, ich liebe das. Es ist total anders von der Oper, aber es ist sehr konzentriert und ein bisschen mehr intellektuell, sagen wir. Und wo hat man so etwas gehört? Das habe ich in Providence gemacht. Und ich hoffe, dass wir das nochmal vielleicht in New York, vielleicht nochmal in Providence irgendwo dieses Jahr machen können, um das besser zu machen. Ja, ja. Aber ja, es war interessant, ein bisschen Konzert zu machen einen Tag, und dann einen anderen Tag musste ich Susanna machen und dann Konzert und Susanna. Und Mozart hilft mit allen Sachen, natürlich. Und Wagner, komischerweise, und Strauss auch, was ich auch gesungen habe auf dem Konzert, die sind sehr ähnlich an Mozart. Man muss sie technisch sehr, sehr gut singen. Ansonsten kann man sie nicht durchsingen. Ja. Dann geht die Stimme einfach kaputt. Also die haben einander geholfen, sozusagen. Ja. Und das war eine gute Vorbereitung für mich. Wenn Sie sich vorbereiten, haben Sie Ruhe dazu? Sie haben einen Sohn, glaube ich. Ja? Ich habe 2 Kinder und es war schwierig, sagen wir. Ja, ich muss während des Tages kann ich singen. Ja. Und sobald die Schule aus ist, ist es vorbei mit dem Singen. Und manchmal natürlich nach der Bettzeit kann ich wieder studieren. Das musste ich machen. Es gibt diese Rolle ist so lang. Es gibt so viel zu lernen. So viele Wörter, so viel Musik, dass ich stundenlang studieren musste. Es ist auch eine sehr komplizierte Geschichte, die der Susanna, dass sie da die Türen aufmachen müssen und rausrennen und immer. Zum Glück musste ich das noch nicht machen, als ich in Rhode Island war. Aber ja, als wir hier angefangen haben, der erste Tag, habe ich bemerkt, dass ich, Mensch, das muss ich wirklich gut wissen, wirklich im Körper haben, weil ich überhaupt nicht an die Musik, an die Wörter denken kann. Ich habe keine Zeit, ich muss ständig so hin und her laufen, Sachen bringen, mich verkleiden, was auch immer. Und es ist eine Verwechslungsgeschichte, also wer das nicht kennt. Richtig, Es ist eine sehr lustige Geschichte. Richtig. Ja, die allerdings, wie wir festgestellt haben, ja auch ein bisschen Kritik übt, so an dem Recht sozial des Adels, ja, also dass der Adel doch das Vorrecht sich nimmt, die schöne Susanna sie für sich zu wollen, der Herr Graf, richtig, der möchte sie gerne haben. Und das sage ich meinen Figaro. Und das ist ihr Angetrauter, beziehungsweise ihr Bräutigam. Ja, richtig. Ja. Und wir arbeiten für diese Leute, mhm, und müssen natürlich bestimmte Sachen machen. Mhm. Aber das ist eine Sache, was wir gedacht haben, nicht mehr gilt, mhm, in diesem Haus. Und das ist nicht passiert, aber es passiert trotzdem. Also er hat es passiert sie trotzdem in einem Zimmer platziert, wo er Zugang zu Susanna richtig, hat. Richtig, richtig. Und auf der Bühne sind also drei, vier das Türen. Das macht er einmal mit mir, mhm, und wir haben einen Plan, wozu ich... Figaro und Sie haben einen Plan. Und die Garten, mhm, wozu wir sagen, dass wir erlauben, The Count, mhm, zu denken, dass ich mit ihm, dass ich einverstanden bin. Mhm. Und eigentlich, das ist diese Verwechslungsgeschichte, ja, und kommt die Garten anstatt Susanna. Aber, also sie tauschen Kleider und richtig, damit ist richtig, also der Graf nicht hinter ihnen her, sondern eigentlich hinter seiner richtig, eigenen Frau. Und dann ja, dadurch lernt er, dass alle wissen, was er macht. Ja. Und hinter den Türen hat er eigentlich natürlich immer mit mir gespielt und das wollte ich nicht und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Naja, und also diese Geschichte ist lustig. Lustig, aber auch ziemlich ernst. Ja, ich mein, eben. Und heute vielleicht auch zeitgemäß, haben Sie gesagt? Finde ich, ja. Ja. Ich meine, es gibt natürlich viele Sachen, die alt sind, die ja, altmodisch. Aber Jalousien. Ja, also die Eifersucht. Die Eifersucht. Das Französische ein bisschen. Das ist Beaumarchais. Ja, die Geschichte geschrieben hat, müssen wir sagen. Ja, ja, das spielt immer eine Rolle. Ja. Also oft, sehr oft. Ja. Dass wir so Arbeits... verschiedene Beziehungen in der Arbeit haben, mhm, das gilt immer noch natürlich, dass wir manche Sachen nicht sagen können, dass wir ein bisschen diese Spiele spielen müssen, ja, das gilt immer noch und mhm, Beziehungen generell sind kompliziert, ja, und es ist nur, dass es ist lustig, dass es immer noch die Frauen, die eigentlich so viel Macht haben, mhm, und das ist vielleicht ein bisschen stereotypisch, aber das sagen wir auch. Ja. Das sagen wir immer noch über Frauen. Dass die Frauen möglich das Schicksal wenden können. Dass wir die Hosen tragen sozusagen. Und das, ja, das geht in diese Oper und das geht immer noch. Ja. Das sagen wir immer, ja, noch. Eigentlich hatte man dafür gekämpft, dass man das kann, offiziell. Mhm. Aber es geht also durch Manipulieren fast noch besser und immer noch. Ich glaube, das ja, ist das, sozusagen, ich ja, ja, ja. Und es ist auch ein bisschen, es ist traurig, diese Geschichte ist traurig, weil die Garten geht trotzdem zurück, ja, zu ihrem Mann, sie eigentlich betrügen wollte. Ja. Und genau, und wir wissen, obwohl die Oper zu Ende kommt, wir wissen, dass er das sicher nochmal machen will. Oder mit jemand anders. Genau, das hat er schon mit Barbarina gemacht, das hat er auch mit mir gemacht, das ist meine Geschichte, aber das macht er dann noch einmal. Mhm. Und die Frau, die Garten, muss es einfach akzeptieren. Mhm. Und das ist vielleicht die Trausten danach. Okay. Ja, und also wie gesagt, das ist natürlich eine Oper von vielen, die Sie wahrscheinlich weiterhin singen werden. Ich habe gehört, dass es Sie jetzt wieder nach Amerika gebracht hat, verschlagen hat. Und das ist immer eine Sache der Schulung und nicht immer der eigenen. Das heißt, Sie haben einen Mann, das stimmt, ja. Auf beiden Kontinenten. Ja, wir wohnen ein bisschen in Europa mal und mal in Amerika. Und jetzt gerade fängt mein Mann an mit seinem PhD. Mhm, mit einem Doktor, also sein Doktorat in Kunst. Und deswegen bleiben wir hier und ich muss herausfinden, wie ich weitermache. Ja, aber für Sie, ich meine, es ist ein Leben im Umherziehen sowieso. Das ist eigentlich das Leben einer Opernsängerin. Das stimmt. Ist das. Und das kennen Sie. Wenn es einen Flughafen gibt, dann ist es okay. Kennen Sie von Ihrem Vater her, das richtig, wahrscheinlich auch gemacht richtig. Hat. Man ist entweder irgendwo fest engagiert für ein Jahr oder zwei Jahre, aber es ist auch nie zu lang. Richtig. Und Sie sind sicher auch mit anderen daran gewöhnt. Ja. Ja. Also wenn es heißt, wir müssen wieder umziehen, dann muss jetzt auch Ihr Mann auch lachen. Wahrscheinlich jetzt sagen, okay, also... So tragisch ist es nie. Ja. Nee, nein. Und die Kinder, wie ist das für die mit dem Umziehen? Es wird jetzt immer schwieriger, weil die Kinder jetzt wirklich mit der Schule anfangen. Ich meine, nicht einfach Kindergarten und Kinderbetreuung, sondern Schule. Ja, und haben jetzt langsam Freunde. Und das ist, was wir ein bisschen beobachten geben müssen. Aber es gibt Facebook und Skype und insofern ist es viel weiter zum Glück. Kommunikation zum Glück. Als vorher. Ja. Naja, also ich hoffe, dass das spaßig ist und das ist dann North Carolina für Sie jetzt in dem Research Triangle. Richtig. Und eine wunderbare neue Welt, die Sie entdecken können. Ja? Und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Oper. Uns auch allen, die wir dann hoffentlich sehen. Das ist 2012, müssen wir sagen. Und Anfang Juni, was ich alles noch dazu sagen werde, wenn ich dann ein bisschen mehr von der Oper erzähle. Richtig. Aber wirklich, und wir haben schönste Kleider gesehen, also wir freuen uns auf Sie auf der Bühne mit allen möglichen, vom Hochzeitskleid zum anderen. Also Sie müssen ja auch als Gräfin irgendwann auftauchen, weil Sie sich ja verwechseln. Ja? Ein bisschen, ein bisschen. Ja. Okay, dann danke schön für das Gespräch. Danke vielmals. Und viel Erfolg. Danke. Ich darf mich ganz herzlich noch einmal bedanken bei Juliana Tauschinger-Dempsey und ich möchte Ihnen auch fürs Zuhören danken und hoffe, dass Sie Opernfan sind oder werden, gerade bei leichten Opern und gerade in dieser Zeit ist es außerordentlich wichtig, dass Sie sich einmal etwas Neues anschauen. Das kann auch mal draußen sein, denken Sie so ein bisschen an Sommertheater oder eben drinnen im Palladium-Theater und wir freuen uns, wenn Sie uns dahin begleiten. Vielleicht sehen wir uns ja bei dieser Oper und das im Jahr 2021. Im Ende April, Anfang Mai und da bringe ich Ihnen diese Sendung und wir freuen uns, wenn Sie weiterhin uns treu bleiben und auch der Oper. Ciao, tschüss, bye bye, seien Sie nett zueinander, sage ich, Susanne Nielsen am Mikrofon und mit uns unser Produzent Bill Davidson, der für das Technische sorgt. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu, lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Über Messenger oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihre Ideen. Ihre Susanne Nielsen. Kino, Kino, Kino. Für Sie gesehen von Susanne Nielsen. Nomadland